Den Weggang ist riesengroß. Keine Angst, wir finden schon Ersatz. Und die Aufführung kann natürlich heute Abend wie geplant stattfinden. Ich kann euch gerne gleich bei der Generalprobe helfen. Helene springt geistesgegenwärtig von ihrem Platz auf. Das ist nicht nötig. Das Stück sitzt wie eine Eins. Direktor Siegmann strahlt. Er hat ja keine Ahnung, was aus seinem Stück geworden ist. Das ist gut. Dann probt mit Mut. Es wäre doch ein Jammer, wenn dieses wunderbare Stück Dichtung nicht den Erfolg hätte, den es verdient. Kaum ist der Direktor draußen, bricht Chaos in der Klasse aus. Helene übernimmt das Kommando. Ruhe jetzt! Hör doch mal auf zu meckern! Wir kriegen das mit dem Stück schon hin. Dafür brauchen wir weder Miss Cornfield noch Pippi Pocahontas. Ida hat genug. Sie springt auf und verlässt den Klassenraum. Diesmal aber dicht gefolgt von Jo. Helene schaut ihm irritiert hinterher. Auch gut. Dann versucht sie zu retten, was zu retten ist. Auf jeden Fall bringt das hier nichts, wenn wir hier bloß rumsitzen und nichts tun. Also los, ab in die Aula. Mit wenig Begeisterung machen sich die Schüler auf den Weg in die Aula. Annalena hält Helene kurz zurück und überreicht ihr endlich das Kleid. Fällt dir bloß nicht ein, dass es irgendeinen Unterschied macht? Tu ich nicht. Annalena will gehen, doch Helene ist noch längst nicht damit fertig, ihr Gift zu verspritzen. Wenn du denkst, dass Ida jetzt deine Freundin ist, dann bist du noch blöder, als ich dachte. Glaubst du, die interessiert sich für dich? Die wollte bloß, dass du beim Casting gegen mich antrittst, um mir ins Auszuwischen, weil ich ihr Jo weggeschnappt habe. Das ist alles. Niemand interessiert sich für deine tolle Stimme. Mit diesen Worten schnappt sie sich das Kleid und lässt Annalena stehen. Jo versucht währenddessen, Ida im Schultreppenhaus aufzuhalten. Ida! Um was geht's? Hat Helene eine neue Idee wegen der Schlussszene? Es geht mir nichts mehr an. Ich bin jetzt raus. Jetzt warte doch mal. Ida bleibt stehen. Es tut mir leid, dass ich für Helene gestimmt habe. Ich war sauer, weil du mich so runtergemacht hast. Und weil du geglaubt hast, dass ich das mit den Löchern gemacht habe. Ich dachte, du kennst mich besser. Hab ich auch gedacht. Endlich nimmt Jo seinen Mut zusammen. Was mir ziemlich wichtig ist, was du von mir denkst, weil ich dich nicht mag. Ich dachte, du stehst auf Helene. Helene? Die nervt. Da sagst du was Wahres. Ich mag dich auch. Sehr. Die beiden schauen sich tief in die Augen und kommen sich immer näher. Jetzt küsst euch schon! Juri hat wieder einmal überhaupt kein Gefühl für die Situation. Auch wenn er es gut gemeint hat, die beiden fahren auseinander, der magische Moment ist vorbei. Ich bin froh, dass wir geredet haben. Ich auch. Die beiden lächeln sich an und machen sich gemeinsam auf den Weg in die Aula.